Welche Sünde begeht jemand, der nicht an die feierlichen Definitionen des Papstes glaubt? Wer nicht an die feierlichen Definitionen des Papstes glaubt oder sie auch nur bezweifelt, sündigt gegen den Glauben. Das ist die Tugend des Glaubens. Und wenn er hartnäckig in diesem Unglauben verharrt, ist er kein Katholik mehr, sondern ein Heretiker. Zum Beispiel zur Zeit vom Ersten Vatikanum ist ja viel diskutiert worden über, ob es opportun ist, also zeitgemäß und angebracht, dieses Dogma zu erklären. Viele Bischöfe oder Theologen, manche, nicht die Mehrzahl, aber doch einige, haben da widersprochen und sich widersetzt. Manche sind dabei geblieben, sind der Ursprung der Altkatholiken, die es bis heute gibt, leider Gottes, die hartnäckig in ihrem Unglauben verharrt sind, auch nach der Definition durch die Kirche, nach der Promulgation des Konzils. Viele andere haben sich dann eingeordnet und ihren Widerstand aufgegeben, weil sie eben nicht gegen den Glauben gefehlt haben und fehlen wollten. Solange was zu diskutieren gab, solange die Sache auf dem Tisch lag, sie eben ihre Argumente vorgebracht und die Kirche entschieden hatte, dann die meisten, wie gesagt, sich dem päpstlichen Urteil, beziehungsweise dem Urteil der Kirche, des Konzils unterworfen.